Er war so schlecht gekleidet, dass manch einer, selbst ein an schlechte Kleidung gewöhnter Mensch, sich geschämt hätte, in solchen Lumpen am Tage auf die Straße zu gehen. Freilich war dieses Viertel derart, dass man hier schwerlich jemand durch seine Kleidung in Erstaunen setzen konnte. Die Nähe des Heumarktes, die Unzahl gewisser Häuser und eine Bevölkerung, die vorwiegend aus zünftigen Handwerkern besteht und in diesen kurzen Querstraßen und Gassen zusammengepfercht haust, belebten das allgemeine Bild manchmal mit ähnlichen Erscheinungen, so dass es eigentlich sonderbar gewesen wäre, wenn man eine solche Gestalt auffallend gefunden hätte. Doch in der Seele des jungen Mannes hatte sich so viel grimmige Verachtung angesammelt, dass er sich seiner Lumpen, trotz seiner großen, zuweilen noch sehr jugendlichen Empfindlichkeit, auf der Straße am wenigsten schämte. Anders freilich verhielt es sich, wenn er zufällig Bekannten oder früheren Kameraden begegnete, denen er naturgemäß gern aus dem Wege ging. Indessen, als ein Betrunkener, den man in diesem Augenblick, Gott weiß weshalb und wohin, in einem leeren Wagen mit einem großen Lastpferd davor durch die Straße fuhr, plötzlich im Vorbeifahren ihm zugrölte: »He, du da, mit dem deutschen Hut!« und mit der Hand auf ihn wies, da blieb der junge Mann bestürzt stehen und fasste hastig nach seinem Hut. Der Hut war hoch und rund, in einem guten Laden gekauft, ausländischer Herkunft, aber schon völlig abgetragen und verschossen, voller Löcher und Flecken, fast ohne Rand und auf der einen Seite hässlich eingedrückt. Jedoch nicht Scham, sondern ein ganz anderes Gefühl, das eher Schrecken war, erfasste ihn. »Ich hab's ja gewusst«, murmelte er verwirrt. »Das hab ich mir immer schon gedacht. Das ist das Allerschlimmste. Gerade so eine Dummheit, irgend so eine blöde Kleinigkeit kann das ganze Vorhaben verderben. Ja, der Hut ist zu auffallend. Er ist lächerlich, darum fällt er auf. Zu meinen Lumpen brauche ich unbedingt eine Mütze, und wenn es auch nur eine alte Kappe ist, aber nicht dieses Ungetüm. Niemand trägt so einen Hut von Ferne schon, fällt er auf, behält man den Eindruck. Und die Hauptsache, man wird sich nachher an ihn erinnern. Und so ist dann ein Indizium schon da. Unauffällig muss man sein. Die Kleinigkeiten sind die Hauptsache. Gerade solche Kleinigkeiten verderben immer alles.«